Podcast. Transparenz für die Ohren. Heute ist der 28.08., 20.30 Uhr. Wir beginnen die wöchentliche Mumble-Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Tagesordnungspad ist bekannt. Das ist Pad Nummer 14. Steht auch sonst hier links im Mumble-Chat nochmal. Kurz Organisatorisches. Aufnahme mache ich. Link zur Aufnahme kommt dann nach der Sitzung und die Wortmeldung können wir, solange es vernünftig übersichtlich bleibt, hier links im Mumble-Chat machen. Wenn es zu unübersichtlich wird, machen wir dann das mit dem Wortmeldungspad Nummer 240. Verabschiedung Protokoll der letzten Sitzung inklusive Aufnahme der Sitzung. Jemand Einwände zu dem Protokoll? Das ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen. Übersicht, Aufgaben und Projekte. Hat jemand was Neues vorzutragen? Das ist auch nicht der Fall. Festlegung Protokollführer. Kurz ein Wort von mir dazu. Ich bin Mitte der Woche vor ein paar Tagen mal angesprochen worden, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man mal wieder ab und zu andere Protokollführer, gleich, aber es geht auch um das Thema Versammlungsleiter, könnt ihr kurz drüber nachdenken, ob man zwischendurch nicht auch mal andere Versammlungsleiter machen sollte, weil es sonst die Gefahr besteht, dass ich mich hier zu einem kleinen Diktator hochspiele. Denkt kurz drüber nach, bis wir zu dem Punkt kommen. Protokollführer, Vorschlag wie immer alle und ich übertrage das ins Wiki. Hat jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall, dann ist es so beschlossen. Zum Thema Versammlungsleiter, gibt es dazu eine Wortmeldung? Also ich glaube, dass du das ruhig machen kannst heute Abend, Rudi. Und sind ja noch viele noch nicht da und Wischer werden uns wohl scheinen noch zu telefonieren. Viele andere kommen vielleicht erst später und ich würde dich trotzdem vorschlagen wieder. Gibt es noch weitere Vorschläge? Jemand was dagegen, wenn ich das mache? Dann ist das so beschlossen. Tagesordnung, wir können das mit den Punkten machen, aber es sind ja nicht so viele und ich glaube teilweise gehen sie auch relativ schnell durch. Ich schlage vor, dass wir sie von oben nach unten abarbeiten. Hat jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. So, bevor wir zu Top 1 kommen. Patrick ist nicht da, der hat das glaube ich eingestellt. Okay, Top 1, gesetzliches Zahlungsmittel, Antrag von Patrick, das als Mehrheitsmeinung abzustimmen, das Thema gesetzliches Zahlungsmittel, das ist die Wiki-Seite, die Patrick angelegt hat. Möchte jemand dazu etwas sagen? Ich finde gut, wenn wir das als Mehrheitsmeinung ins Wiki stellen, auch wenn Patrick jetzt heute nicht... Meistens kommt er ja später noch. Ja, macht ja auch nichts. Ich finde es gut, auch wie er noch die Sachen überarbeitet hat zum Schluss, finde ich super. So. Gut, dann bitte ich euch mal kurz abzustimmen, Zeile 62, 63, ob wir das in die Wiki-Abstimmung reinstellen sollen. Ihr müsst nicht euren Namen dahinter schreiben, plus 1 reicht. Na, sind noch einige am Überlegen. Es sind einfach nicht so viel da. Ja, ich meine, wir fangen normal um 2015 an, es ist 2035, deswegen ist es ja... Aber es macht ja auch nichts. Die dann dagegen sind, können dann ja nachher bei der Wiki-Abstimmung dagegen sein. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt 3, 6 Ja-Stimmen haben und es sowieso nur eine einfache Mehrheit reicht, um es überhaupt in die Wiki-Abstimmung zu bekommen, dass wir nicht mehr 7 Nein-Stimmen bekommen. Deswegen verkünde ich das Ergebnis der Abstimmung. Das ist einstimmig dafür und ich stelle das dann morgen ins Wiki ein. Ist denn jemand dagegen? Weil es sind ja immerhin doch 14 Leute da. Ja, wer nicht abstimmt, enthält sich der Stimme. Ja, und nochmal die Erinnerung, dass ja eine zweite Abstimmung schon läuft wieder. Seit wann hast du reingestellt? Gestern, heute? Nö, es läuft im Moment keine Abstimmung. Es ist heute eine zu Ende gegangen um 17 Uhr. Das habe ich jetzt verwechselt. Das, was ihr gestern gemacht habt, das wollt ihr... Darüber stimmen wir unten nachher nochmal ab. Okay, das habe ich jetzt verwechselt. Danke. Gut, dann kommen wir zu Top 2. Mehrheitsmeinung der AG. Auch das war von Patrick. Einen Moment, ich muss mal kurz eine Uhrzeit aufschreiben. Damit ich dann dem Piratos nachher die Aufzeichnung auch mit Uhrzeiten oder Zeiten rübergeben kann. Deswegen mache ich das immer. Also der Vorschlag von Patrick ist, dass... ein direkter Link auf die Mehrheitsmeinung der AG auf die Wiki-Seite, also auf die Hauptseite kommen soll und das dann als eigener Abschnitt dargestellt wird. Also nicht mehr die aufbereiteten Themen und dass es dann eine Unterseite die Mehrheitsmeinung ist, sondern dass man sozusagen eine eigene Seite macht, Mehrheitsmeinung der AG, und alles andere, eben die persönlichen aufbereiteten Themen, die eben nicht Mehrheitsmeinung sind, dann weiterhin auf der alten Seite lässt. Finde ich als Grundidee nicht schlecht. Wie seht ihr das? Ist das überhaupt verstanden worden, was er will? Also ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Also müsste man dann halt schauen, wie man das umsetzt. Ich unterstütze es auch. Also das Umsetzen ist einfach. Ich mache eine neue Wiki-Seite, Mehrheitsmeinung der AG, kopiere da alles rüber, lösche das dann von der alten aufbereiteten Themenseite und mache auf unserer Wiki-Seite einen zusätzlichen Link Mehrheitsmeinung der AG neben den aufbereiteten Themen halt. Und dann und das soll dann natürlich dann auch noch in unserem roten Feld, wo auch Terminhinweise und so weiter, wo im Moment die aufbereiteten Themen drinstehen, da würde dann eben die Mehrheitsmeinung der AG nochmal benannt werden. Prominenter Stelle sozusagen. Genau, das wäre dann die prominente Stelle, richtig, im roten Feld. Machen wir auch da eine schnelle Abstimmung. Zeile 73 und 74. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich war jetzt schon lange nicht mehr im Mumble. Und abstimmungsberechtigt ist doch jeder, der da ist. So und Mitglied ist, oder? Wie war das in unserer Geschäftsordnung? Und ich wundere mich ein bisschen drüber, dass jetzt von eigentlich über 150 Mitgliedern, dann sind 15 immerhin da und dann von den 15 stimmen nur 5 ab. Da verstehe ich nicht, warum das so ist. Gibt's also, da? Also einige von denen, die hier sind, sind kein Mitglied. Das ist schon mal Punkt 1, 3 oder 4. Das ist aber nicht so tragisch. Und wer eben nicht abstimmt, dem ist das halt egal. Und der sagt sich, gut, stimmen sowieso genug dafür, reicht. Das wäre so, als wenn ich hier noch ein Feld Enthaltung hätte und dann reinschreiben müssen, von 15 Anwesenden haben sich so und so viele enthalten. Ja, okay, so ist es. Ja, das ist halt Wahlbeteiligung, ne? Kennen wir ja das Problem, auch bei Bundestags-, Landtags- und sonstigen Wahlen. Und letzte Zeit war es immer so, dass wir mit relativ wenig angefangen haben und es dann im späteren Verlauf sehr viel mehr geworden sind. Ja, das ist dann aber auch, das müssen natürlich die Leute wissen, dass sie dann eventuell einige Abstimmungen nicht mitbekommen. Gerade weil wir ja auch mal festgelegt haben, dass nach 22.30 Uhr keine Abstimmungen mehr durchgeführt werden. Aber bis 22.30 Uhr kann ich jederzeit mich an Abstimmungen noch beteiligen. Richtig. Auch wenn nicht mehr drüber geredet wird. Ja, klar. Man sollte dann vielleicht einen Hinweis geben. Ne? Hier hat sich das Abstimmungsergebnis geändert, weil plötzlich dann doch 10 dagegen gestimmt haben oder so. Sonst macht es ja keinen Sinn. Naja, also es ist halt einfach komisch im Sinne von, naja, von dieses basisdemokratischer Anspruch und Naja. Also, ich verstehe, so was du meinst. Genau, ist halt so. Okay, Ergebnis, wir machen das so und ich mache das mit der Wiki-Seite und mache dann die Links dementsprechend. Nun kommen wir zu Top 3. Benannt von Patrick als Causa Silver her. Also alle, die die Mailingliste lesen, kennen das Problem. Betrifft ja nicht nur Silver her, sondern auch den einen oder anderen. Jetzt hat Patrick beantragt, dass wir ihn vielleicht mal eine Woche auf der Mailingliste ruhigstellen sollten und ihn nett und freundlich, so wie ich das immer mache, wenn sowas passieren sollte, darauf hinweisen und warum und so weiter. Nun habe ich aber gesehen, dass er schon ein paar Tage nichts mehr geschrieben hat. Mag sein, dass er im Urlaub ist, mag sein, dass er eingesehen hat, hat keinen Zweck oder wie auch immer. Ist erstmal völlig wertfrei. Nichtsdestotrotz würde ich gerne darüber diskutieren, obwohl wir das Thema häufiger haben, aber ich würde auch gerne sozusagen im vorauseilenden Gehorsam schon mal hier wenigstens ein Ergebnis haben wollen, falls das wieder passieren sollte in den nächsten Tagen, weil er aus dem Urlaub zurück ist, dass ich dann eingreifen könnte und Klaus sagen kann, pass auf, der wird moderiert oder gesperrt für eine Woche und ihn dann darauf hinweisen kann und dass er bitte drüber nachdenkt, was er so schreibt. Und nach einer Woche ist er dann wieder frei und dann gucken wir mal, was passiert. Das wäre meine Meinung dazu. Gibt es andere Meinungen? Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, Rudi, aber hier ein Vorratsbeschluss, dass irgendwas eintreten könnte, wo du dann reagieren kannst und so weiter, das finde ich dann doch ein bisschen zu weitgehend. Also ich wäre auch dafür, das jetzt doch zu verschieben, aber weil Patrick nicht da ist. Er hat es eingeleitet, Das haben wir eigentlich immer so gehalten. Und das sollte von der breiten Mehrheit getragen werden, so ein Beschluss. Und es sollte breit diskutiert werden. Vielleicht können wir es nach hinten stellen, vielleicht sind nachher dann alle da. Also das wäre mein Vorschlag. Also du beantragst, den Top nach hinten zu schieben? Ja, bis zumindest dann noch mehr da sind. Es kommen ja jetzt schon laufend neue rein, wie du siehst. Aber Patrick, denke ich mal, können wir durchaus erwarten, weil er hat ja viele Tagesordnungspunkte reingestellt eigentlich. Okay, also Patrick ist nicht notwendig, weil ich könnte seinen Antrag übernehmen, das wäre das eine, aber wenn du den Antrag stellen möchtest, dass wir diesen Top nach hinten schieben, können wir kurz darüber bestimmen. Also tja, was sagen die anderen dazu? Ich würde sagen, also es könnte ja sein, dass Silver hier aufgrund dessen, dass dieser Antrag gestellt wurde, sich jetzt mal zurückgezogen hat, in Klausur geht sozusagen, vielleicht es sich selbst überdenkt und vielleicht anders zurückkehrt. Und von daher würde ich sagen, den Tagesordnungspunkt überhaupt zu verschieben, bis das überhaupt wieder aktuell wird. Im Moment ist es ja gar nicht aktuell. Ich brauche ja nicht ein Problem lösen, das jetzt sich aufgelöst hat, sowieso aufgelöst hat im Moment. Noch weitere Meinungen? Paul hatte sich zu Wort gemeldet. Ja, worum geht's ganz kurz? Du liest die Mailingliste nicht von uns? Ich hab's heute nicht gelesen. Nein? Nee, heute nicht, die letzten 4 Wochen. Also da Patrick, da habe ich mich ja auch zu geäußert. Ich denke, es geht darum, ne, eben auch was Silver her betrifft, ne, glaube ich, was. Nee, genau. Genau, noch Silver her. Ja, habe ich auch eine Meinung zu abgegeben. Ich glaube, er ist leider dann nicht auf der Mailingliste erschienen, weil ich einen falschen Account benutzt habe. Aber ich bin auch dafür, eine gelbe Karte ihm zu geben. Das heißt also eine Rede Auszeit oder eine Stellungnahme Auszeit. Ich gehe konform mit Patricks Auflistung, die er ja da gezeigt hat und so. Und da muss ich auch sagen, sollte man eventuell aktiv werden. Wir haben ja hier auch ein GO, wir haben hier strikte Regeln, da hat jeder mal auch Kritik abbekommen, ja ich auch, ne? Also insofern, aber dann sage ich mal, muss ja auch ein Reifeprozess auch erfolgen, wo ich dann sage, okay, da ist eine Grenze erreicht. Und ich finde, hier in dem Fall ist eine Grenze erreicht und man sollte da durchaus hier auch ein Meinungsbild abberufen, um zu sagen, okay, sollen wir ihm da eine kleine Auszeit geben? Vielleicht bessert sich ja dann seine Argumentation oder seine Stellungnahme. Weitere Wortmeldung? Ja, also wenn du es schon mit gelben und roten Karten, also meiner Meinung nach ist dieser Antrag, ist ja die gelbe Karte und die rote Karte wäre dann die tatsächliche Auszeit und jetzt würde doch erstmal die gelbe Karte genügen, die ist gezeigt worden, daraufhin hat er jetzt erstmal sich zurückgezogen und dann weiterschauen. Okay, da sage ich was dazu. Also Silvia hat diese Pets noch nie gelesen, der kennt den Antrag nicht. Vor allen Dingen hat er schon aufgehört zu schreiben, bevor dieser Antrag gestellt wurde. Der ist nämlich erst 2 Tage alt. Das ist das eine. Das andere, also hier geht es jetzt erstmal um den Antrag eine Woche Ruhe auf der Mailingliste. Deswegen müsste ich wahrscheinlich mal das, was ich jetzt geschrieben habe, verschieben, denn danach kommt ja noch der Punkt generell Umgang mit Dieven. Ich kopiere gleich mal ein bisschen was hin und her. Wenn es jetzt keiner mehr was sagen will dazu, gibt es also 2 Anträge, die im Moment hier sind in der Sitzung. Der eine ist der weitestgehende Antrag von Monika, den Top verschieben, bis Silverherr wieder auf der Medienliste auftaucht. Sollte dieser Antrag negativ sein, kommt ein 2. Antrag von Matthias, den Top ans Ende der Sitzung verschieben, weil noch nicht so viele da sind und auch Patrick noch nicht da ist. So, gibt's, während ich das hier kopiere, kann der eine oder andere noch was sagen? Also, ja, etwas wieder sehr beschleunigt und zugespitzt eben zusammengefasst. Rudi, ich habe erst einmal 2-mal schon versucht anzufragen, wer noch sagen möchte, ob das jetzt behandelt werden sollte oder nicht oder später. Da hat ja, genau, wie gesagt, ist ja nur der Paul maximal zu Wort gekommen. Monika, für dich ist dieser Fall vielleicht auch nicht so bekannt, dass man erstmal Gelegenheit gibt, jetzt ein paar anderen hier Stellung zu nehmen, ob die der Meinung sind, dass das jetzt gleich hier behandelt werden soll. Und das wäre eigentlich jetzt mal das, was ich gerne von den anderen erfahren möchte. Genau, und das finde ich auch, wie gesagt, ich war jetzt auch überrascht, nicht so informiert, um was es jetzt ging und so weiter, aber ich bin auch dafür, also die Geschichte nach hinten. Hat er jetzt bis jetzt nicht direkt gestört. Er schreibt zwar Zeug, überfliegst dann, ob was Sinnvolles dabei ist und wenn nicht, dann ja, war es halt. Also ich finde, dass es im Moment keine konkreten Probleme gibt und das sowieso irgendwie ein ziemlich uncooles Thema ist, wo man ungern Zeit mit verschwendet, würde ich auch sagen, verschieben wir es einfach nach hinten und machen wir mit was Schöneren weiter. Ja, meine persönliche Meinung ist, ich finde das, was Monika gesagt hat, auch richtig, dass man da im Moment überhaupt nicht da ist und macht keinen Sinn, jetzt darüber was zu beschließen. Die Alternative wäre eben das, was ich eingangs sagte, man könnte schon im Vorwege was beschließen, falls er dann wieder auftaucht, dann nicht, dass wir wieder eine Woche warten müssen, wenn er nämlich morgen wieder schreibt und ich dann sage, okay, ich kann nichts machen, weil ich bis Mittwoch warten muss. Aber egal. Also nochmal, Zeile 83, Antrag von Monika, Top verschieben, bis er wieder auf der Mailingliste auftaucht. Seid ihr dafür oder dagegen? Dann entfällt erstmal alles andere darunter. Dann können wir ab Zeile 93 weiterreden, wie wir generell zukünftig damit umgehen wollen. Okay, es ist immer ein unbeliebtes Thema und unangenehmes Thema. Mir gefällt das auch nicht. Das will ich nur nochmal öffentlich deutlich auch zum Protokoll geben. Ich mag das auch nicht und schon gar nicht, dass ich den Menschen anschreiben muss und sagen muss, du bist mal für eine Woche gesperrt. Also das ist kein Spaß, der da passiert. Aber ich finde jetzt hier diese Stufenfolge schon korrekt, auch was Monika gesagt hat, da vielleicht noch eine Verwarnung, um eine gelbe Karte zu erteilen. Ja, sowas gibt es ja auch, ich sag mal im Sport oder im Fußball. Und ich finde, das ist jetzt gut. Erstmal nach hinten verschieben und mal gucken, was passiert. Genau. Und die gelbe Karte übrigens, Monika, ist die Einwochensperre. Die rote Karte ist eine endgültige Sperre von der Mailingliste, was bis jetzt noch nie passiert ist. Bis jetzt haben sich, also der Systemfrager war der Einzige, dem haben wir sogar zweimal eine gelbe Karte gegeben, war also nicht in einem Spiel, keine gelb-rote, sondern waren dann zwei Spiele sozusagen mit zeitlichem Abstand. Und dann war auch Ruhe. Also das hat schon funktioniert. Also wenn er wieder sehr, sehr beleidigend wird, dann kann man ihm auch sagen, dass ein Antrag da gestellt wurde. Das ist ja auch schon ein deutliches Zeichen. Ja, klar, ja, logisch. Aber wir schauen jetzt erstmal, was die nächste Zeit passiert. Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass Silverhair sich schon wieder verabschiedet hat von uns, weil er so viel Gegenwind bekommen hat mit seinen Texten. Es ist bekannt, dass er auf der Hauptmedienliste zum Thema Geldordnung und Finanzpolitik sehr, sehr viel schreibt. Die AG hat ja eine eigene Untermailingliste und da ist er eben vor ein paar Wochen das erste Mal aufgetaucht und hat sehr, sehr viel geschrieben. Und vielleicht hat er sich da jetzt wieder von der Unterliste zurückgezogen auf die Hauptliste und redet halt mit denen, die nicht AG-Mitglieder sind und warum auch immer. Okay, dann ist, glaube ich, das soweit abgeschlossen, aber es bleibt immer noch der offene Text von Patrick, wie man generell, er hat's Umgang mit Dieven geschrieben, damit umgehen sollte. Es lief ja auch über die Mailingliste, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der Tipp eben, kein Futter für die Trolle, also in erster Linie keine Antworten. Halte ich auch für sinnvoll. Ich mache es bei mir persönlich zum Beispiel so, ich lese ja nicht im Forum, sondern ich habe meinen Mail-Client hier, wo dann die Mails immer rübergeschossen kommen, bis auf die Matthias gleichzeitig an verschiedene Mailinglisten schickt, die kriege ich nämlich nicht. Ich habe schon umgestellt letzte Zeit. Ja, heute hast du wieder eine rausgeschickt und die habe ich nur zufällig gesehen. Und mit gegen Dieven und Diva oder Diver. Ja, ich wollte nämlich schlecht. Gerade sagen, dass wir sind Postgender und hier, das geht ja gar nicht, falls hier wirklich, dass hier nur ein Geschlecht gemeint sein sollte. Ja, okay. Gut, also mein Tipp ist definitiv einfach ignorieren. Zu Anfang habe ich es ja nicht gemacht. Das hat ja auch einen Grund, weil ich zu Anfang die Kommunikation aufbauen wollte. Bloß irgendwann habe ich dann halt gemerkt, das macht keinen Sinn. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich bei mir einen Filter eingestellt habe in meinem Mail-Client, dass jede Mail von ihm automatisch als gelesen markiert ist. Das heißt, dann fällt sie halt auch nicht so schnell auf. Und ich klicke da nur nochmal drauf und gucke den ersten, zweiten Satz oder so und dann gehe ich auch schon wieder weg. Auf jeden Fall würde ich nicht mehr auf ihn antworten, bei ihm antworten. Und das betrifft nicht nur Silvia. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch mal andere, die gekommen sind und meinten, sie hätten die Weisheit gepachtet und wollten uns alles Mögliche erzählen. Ihr erinnert euch vielleicht an Frank Lesser. Dann gab es jetzt auch gerade vor kurzem noch einen, der sich sogar bei uns in der Mitgliederliste eingetragen hat. Ich weiß gar nicht, ob er noch drin steht. Er hat auch eine Zeit lang viel geschrieben und hat dann gemerkt, irgendwie ist er alleine. Alle anderen haben eine andere Meinung. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass man eventuell nicht recht haben könnte. Und der hat sich dann auch zurückgezogen. Steht zwar, glaube ich, immer noch in der Mitgliederliste drin, aber schreibt nicht mehr. Also ich glaube, dieses zu Anfang drauf reagieren und diskutieren ist okay, und irgendwann kommt ein Punkt, wo man sagen muss, einfach ignorieren. Bitte Vorsicht bei solchen Aussagen. Nur weil alle anderen eine Meinung haben, muss der falsch liegen. Ich habe gerade ein Nazi-Treffen vorgestellt. Ja, okay. Ja, mag sein, dass selbst wenn alle eine Meinung haben, dass sie falsch ist, aber wenn man denn eine andere Meinung hat und sie dann auch begründen kann und alle darüber nachdenken und sagen, okay, darüber sollten wir mal reden, dann merkt man ja schon, okay, da steckt was dahinter. Aber wenn mit Fakten belegt wird, dass das falsch ist, was er schreibt, und er trotzdem drauf beharrt und alleine drauf beharrt, dann muss man sich schon Gedanken machen, was passiert da, oder? Also ich glaube auch. Ja. Nee, mach du. Also ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich glaube, da müssten, also da wäre, würde es uns gut anstehen, wenn wir uns in so menschlichen Qualitäten wie Geduld üben könnten. Also ich bin ja selber eine Halbwissende bestenfalls, und ich beobachte, also ich habe zumindest die Fähigkeit, dass ich mich selber reflektiere. Ich beobachte, dass ich an Meinung festhalte und dass ich, was ich mir angeeignet habe an Wissen, da ruhe ich mich drauf aus, und das ist anstrengend, irgendwie das neu zu überdenken, das kostet alles Energie. Und so geht's halt anderen auch. Und diejenigen, es gibt halt so einen harten Kern hier, der ist so richtig tief eingearbeitet in die Thematik, da kann so leicht niemand mithalten, und die verstehen sich auch untereinander, die spielen so untereinander sich die Bälle zu, und das sind auch so ein bisschen wie Halbgötter, weißt du, wenn da vorne in der Überschrift steht Umgang mit Dieben, da muss man ja nicht nur die betrachten, die neu reinspringen und meinen, sie haben jetzt was zu verkünden, sondern auch diejenigen, die alteingesessen, die so wie Götter, wie Platzhirsche halt auch sowas an sich haben. Und da hilft eigentlich nur so wirklich sowas wie höhere Menschlichkeiten, miteinander Geduld haben, miteinander freundlich sein, Respekt voreinander haben. Und das klingt schön und es ist ganz, ganz schwer. Und mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu erstmal. Piratos? Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen sensibilisieren. Es ist schon so, dass natürlich man oft die Leute, die hier aufschlagen, in zweierlei Gruppen einteilen kann. Die einen sind wissbegierig, egal welchen Wissensstand sie haben, und kommen hier rein und stellen Fragen und sind neugierig, und man merkt wirklich, dass die Wissen sammeln wollen. Und dann gibt's die zweite Kategorie, die kommt hier rein, also ich habe das Gefühl, die wollen ihren Selbstwert verteidigen oder sich beweisen, ihren Selbstwert oder ihn manifestieren oder so. Also denen geht es mehr um ihre Meinung und um die Verteidigung der Meinung, anstatt irgendwie um Wissen zu sammeln. Und ich glaube, das kann man in den Mails relativ gut erkennen. Und also ich würde nur noch auf Mails antworten, wo jemand irgendwie wissbedürftig ist. Und wenn es jetzt bei ihm darum geht, seine Meinung zu verteidigen, dann schenke ich ihm seine Meinung und lasse ihn weiterziehen. Matthias? Ja, natürlich ist das so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen, auf der einen Seite wollen diejenigen, die Monika jetzt als harten Kern oder die seit langem hier das tragen und hier die AG vorwärts bringen müssen, die wollen handlungsfähig und effizient arbeiten können. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass wir natürlich jeden, der hier neu reinkommt, auch wenn er, wie Piratus eben gesagt hat, erst einmal denkt, er müsste hier eine Mission erfüllen oder hätte einen Gral gefunden und so weiter, total überzeugt und müsste dann missionieren. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, die sind noch nicht so weit, die stellen uns dann viele Fragen, und da haben wir ja schon daraus gelernt, dass wir gesagt haben, da wollen die erstmal an gewisse Plätze führen, wo sie aufholen können, oder die interne Bildung kümmert sich um sie mit Material. Aber eins war doch interessant zu bemerken, als dass wir da losgingen jetzt, die Diskussion letzte Woche, haben doch einige, die lange Zeit nichts mehr geschrieben hatten, sich zu Wort gemeldet. Und die haben halt dann wieder aus einer Perspektive uns kritisiert hier, die, glaube ich, dem einen oder anderen halt doch wieder auch nachdenklich gemacht hat, ob wir doch zu stringent vorgehen, ob wir doch jetzt Effizienz und Handlungsfähigkeit zu hoch bewerten und ein paar andere Tugenden vernachlässigen. Also bei mir hat es zumindest einen Denkanstoß. Ich muss mal kurz sagen, dass ich gerade 5 Minuten rausgeflogen bin aus dem Mammel. Das heißt, die letzten 5 Minuten fehlten in der Aufnahme. Ich hatte nur noch das letzte von Matthias mit drauf bekommen und dann war ich weg. Ich weiß nicht, wie viel noch danach gekommen ist, ob das wichtig war, dass man das auch zusammenfasst, was gerade besprochen wurde. Ansonsten ist es halt bei der Aufnahme verschwunden. Na, wir haben kurz gewartet und eigentlich hat nur noch Kautl dann gesprochen. Ich bin, glaube ich, als Nächster auf der Redeliste, oder? Weiß nicht, wo die Redeliste ist, weil ich nicht da war. Ja, also Paul, du hast es zwar wahrscheinlich gut gemeint, aber doch einige Formulierungen waren ziemlich daneben gegriffen. Wir wollen wieder hier Hierarchien aufbauen. Eine GO ist eine absolute ein Regelwerk, was nur im absoluten Notfall eingesetzt wird, um hier, wie gesagt, Trolle und Störer halt, wie gesagt, in den Griff zu bekommen. Und das ist, wie du es formuliert hast, das ist einfach nicht richtig piratisch. Also ich mag ungern dieses Wort, was ist jetzt piratisch, was ist nicht, aber das eben, da waren einige Sätze wirklich daneben, finde ich. Du hast es wahrscheinlich gut gemeint, aber hast wahrscheinlich die falschen semantischen Begriffe gewählt. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Das geht nicht. Also der Bastian hat immer gesagt, auch in der Coco, das ist muten, verbannen und sowas ist absolut das allerletzte Mittel, zu dem wir greifen sollen. Und da ist eine ganze Menge vorher. Nee, das geht natürlich doch d'accord. Ich habe ja gesagt, im Notfall. Ich sagte, du hast halt gut meint, aber dann ein oder andere System einbauen, wo ich dann sage, okay, wenn es auch gerade eine Gruppe ist, die eine andere Gruppe unterwandert, genau da, in dem Fall habe ich ein Gesetz. Genau das stört mich schon wieder. Entschuldigung, aber ist keine Hierarchien und keine Unterwanderung. Diese beiden Begriffe waren konkret die, an denen ich was auszusetzen habe. Okay, ich hatte mich auch noch mal, ja natürlich, das ist immer die Einzelmeinung, die hier genannt wird. Ich hatte mich auch noch zu Wort gemeldet und zwar wollte ich was zu Monika sagen oder zu ihrem Beitrag sagen, dass man ein bisschen Geduld haben sollte und so weiter. Also wer die Diskussion verfolgt hat auf der Medienliste mit Silverherr und Detlef Bosau war der zweite, glaube ich, wird bemerkt haben, dass ich persönlich eine Menge Geduld habe, bis mir dann irgendwann die Hutschnur platzt oder reißt oder wie auch immer, dass ich sehr, sehr lange versuche, in die Diskussion reinzugehen und unseren Erkenntnisstand weiterzugeben und mit Links und mit Nachweisen und Zitaten und sonstigen Sachen eben zu zeigen, wo wir stehen und wo es ist. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man merkt, das interessiert denjenigen gar nicht. Der will halt einfach, auf Deutsch gesagt, sein Ding durchziehen. Und der liest noch nicht mal das, was man ihm denn gibt, an die Hand gibt und sagt, bitte schau dir das doch mal an, unsere Mehrheitsmeinung und die Beiträge, die wir da schon geschrieben haben und kritisiere sie speziell und nicht allgemein und sowas. Und da ist dann der Punkt, wo man sich überlegen muss, was macht man dann? Und da habe ich mich halt so entschlossen zu sagen, gut, dann fange ich an, irgendwann zu ignorieren. Ich gebe es dann auf. Und solange diejenigen, also wenn neue reinkommen, die sich so verhalten, wie die beiden zum Beispiel, solange die natürlich immer wieder Futter bekommen, also immer darauf geantwortet wird und so weiter, machen die auch weiter. Ist ja logisch. Sie dominieren dann irgendwann die Diskussion. Und die Frage ist, wie sinnvoll ist das? Und meine Empfehlung ist halt zu sagen, ab einem bestimmten Punkt antwortet man nicht mehr auf die Beiträge von demjenigen, sondern im Prinzip auf die Beiträge von anderen, die sich wieder mit der Sache beschäftigen und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Als nächstes hatte sich Wischer zu Wort gemeldet. Ja, also es muss natürlich jeder selber entscheiden, wem er was antwortet und was er wie tut. Man kann Rudis Hinweis jetzt da nur annehmen, wenn man das erkennt, dass es Zeitverschwendung ist. Ich fand aber auch interessant, was Matthias und Monika gesagt haben und ich habe da auch jetzt in der Folge der letzten Woche ein bisschen drüber nachgedacht. Es stimmt schon, dass wir natürlich jetzt einen sehr weiten Wissensstand haben und auf einer Ebene reden, wo es schwierig ist, für gerade Leute, die neu reinkommen, irgendwie sofort einzusteigen. Und wir sollten nicht den Fehler begehen und genervt sein oder versuchen, die Leute nicht mitzunehmen und abzuholen, uns das mögliche Potenzial, was sie vielleicht an Input bringen könnten, damit halt auszuschließen. Auch wenn wir vielleicht am Anfang das Gefühl haben, naja, die sind nicht so ganz auf unserer Wellenlänge zurzeit oder was auch immer. Und das bitte beachten, weil wir werden sehr oft und sehr viel noch solche Leute bekommen, verschiedene Leute bekommen, die hier reinkommen werden und zuhören werden und mitmachen wollen. Und da sollte man das immer im Hinterkopf behalten, dass das auch langfristig positiv auch für uns ist, wenn die weiter mitmachen können. Schäfer? Sehe, also eine AG hat ja den Zweck, Anträge für Bundesparteitage und andere Parteitage zu erstellen. Und was ich erlebt habe, vor allem im Neumarkt hat man das gesehen, dass dort die AGs viele Anträge vorgestellt haben. Teilweise selbst auch die Anträge von den AGs wurden dann ja auch von Leuten, die etwas vom Fach verstanden, zumindest hatte ich den Eindruck, kritisiert. Und es war aber so mittlerweile, dass diese Anträge so eine große Mehrheit hinter sich hatten, dass die dann trotzdem die erforderliche Mehrheit hatten, ohne dass diese Anträge nochmal in Frage gestellt wurden. Das heißt, die meisten Anträge, vor allem wenn es um eine sehr komplizierte Materie geht, werden von den meisten gar nicht verstanden und die meisten wissen auch gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Das Problem ist dabei, dass dann oft Sachen abgestimmt werden, die für den unbeteiligten Außenstehenden sich schön anhören. Zum Beispiel, ja, wir sind für Geldschöpfung in Bürgerhand. Hört sich super an, wenn man nicht weiß, was dahinter steht zum Beispiel. Und da ist genau die Gefahr, dass Leute, die keine Ahnung haben, dann anderen Leuten vertraut und die denen immer nur eine Option zur Verfügung stellen. Und meiner Meinung nach ist das nicht das, was ich unter Basisdemokratie verstehe. Ich bin der Meinung, wenn es um eine sehr komplizierte Materie geht, finde ich, dann sind auch Leute, die was vom Fach verstehen, verpflichtet, notfalls auch mehrere Optionen der Basis zu geben. Und ich habe gerade mal bei euch rumgestöbert. Ihr wollt zum Beispiel die Sekundärmarktfinanzierung bei Staatsanleihen abschaffen. Zum Beispiel, da finde ich, da sollte man zumindest einen Alternativantrag daneben stellen und nicht nur das hier vorstellen, weil die meisten gar nicht wissen von der Basis, was das eigentlich für Konsequenzen und Folgen dahinter hätte. Und die werden sich auch die Begründungen nicht durchlesen, die vertrauen euch. Das ist eine sehr hohe Verantwortung und der muss man gerecht werden. Das ist genau mein Problem. Ihr sagt Wissensstand, wo man mitgenommen werden muss. Aber ist es so, vielleicht will man auch gar nicht mitgenommen werden. Vielleicht möchte man einfach nur das Ganze mal auf einer alternativen Sicht oder vielleicht auch einer simpleren Sicht betrachten oder Sachen überlegen, Sachen, die vor 20 Jahren mal funktioniert haben. Die haben sich ja jetzt anders entwickelt. Vielleicht muss man die Sachen einfach nur mal wieder zurückführen. Und daraus kann man da ja auch einen politischen Antrag erstellen. Wobei es ja oft kommt, oder... Na gut, da gehe ich irgendwann später nochmal drauf ein. Okay, vielen Dank. Das war jetzt so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Ich hatte mich ja auch zu Wort gemeldet. Und zwar fangen wir mal damit an, dass du eingangs sagtest, Aufgabe der AGs ist, Anträge für Parteitage zu erstellen. Das mag für viele AGs so sein, die sich das selbst in ihr eigenes Selbstverständnis geschrieben haben oder sich das selbst so denken, dass das deren Hauptaufgabe ist. Da unterscheiden wir uns meiner Meinung nach sehr stark von dann solchen AGs, weil wir uns nicht gegründet haben in erster Linie, um Anträge zu stellen. Auch das passiert teilweise. Im Moment passiert es gerade. Aber das ist nicht der Hauptzweck der AG, warum sie sich gegründet hat. Der Hauptzweck war, diesen wissenschaftlichen Ansatz zu verfolgen oder den Anspruch zu haben, wissenschaftlich zu ergründen, wie unser Geldsystem funktioniert, da sind wir schon sehr, sehr weit, und b, was es für Alternativen gibt, um es zu verbessern. Und aus der Folge daraus können dann irgendwann Anträge kommen. Das ist das eine. Das mit Neumarkt kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, vielleicht kann das jemand anderes was zu sagen. Dann frage ich mich, wie kommst du speziell jetzt darauf, dass wir einen Sekundärmarkt verhindern wollen? Denn das kann ich aus unserem jetzigen Antrag, der gestellt wurde, nicht rauslesen. Also wir, der Sekundärmarkt ist erstmal primär nicht betroffen. Das kann trotzdem noch weiter geführt werden. Es ging in erster Linie darum, was am Primärmarkt passiert. Also eine direkte Frage an dich, die du dann vielleicht nochmal beantworten könntest. Ja, ich habe jetzt gelesen, ich bin gerade in Redknows auf der Seite, dass die Finanzierung von Staatsanleihen ausschließlich nur noch über die Zentralbank oder öffentlich-rechtlichen Banken erfolgen soll. Genau, das ist der Primärmarkt, ja. Also eigentlich nicht genau genommen, aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen. Und das ist halt die Frage, wenn Leute sich damit nicht auskennen, werden sie sagen, super toll, die bösen Banken kriegen keine sozusagen die Zinsaufschläge nicht mehr. Es gibt kein Zinssystem mehr, sondern nur noch das, was von der Zentralbank vorgesetzt wird. Und dadurch wird der Markt nicht außer Hebel gesetzt. Das wird ja auch gar nicht mehr erwähnt. Das ist der Marktmechanismus, der ausgehebelt wird. Und deswegen finde ich, Leute, die nicht vom Fach sind, denen könnte nicht nur einfach diesen Antrag geben, ohne einen Alternativantrag zu stellen, um genau zum Beispiel aufzuschlüsseln, wie sich halt, wie man das vielleicht anders regeln könnte, zum Beispiel. Und deswegen finde ich, für die Basis hört sich das super an. Die würde dem auch höchstwahrscheinlich zustimmen. Ich finde, man sollte da auch ein bisschen verantwortungsvoller mit umgehen, mit so etwas. Matthias, du bist gleich dran. Ich möchte ganz gerne dieses Zwiegespräch noch ein bisschen zu Ende führen. Ja, natürlich ist das so. Nur wenn eine Mehrheit jetzt dieser Gruppe der Meinung ist, dass das in der Form der richtige Antrag ist, warum sollen wir dann einen Alternativantrag entwickeln? Wenn natürlich innerhalb der Gruppe innerhalb der AG sich eine Gruppe findet, die sagt, na, wir sind damit nicht einverstanden und wir hätten das ganz gern so und so, dann würde die natürlich dann auch einen Alternativantrag formulieren. Oder wenn eine andere AG sich das anschaut, denn das ist ja schon in der Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm als Antrag mit drin. Und wenn eine andere AG oder eine andere Gruppe eben außerhalb unserer AG der Meinung ist, nein, das ist nicht richtig, wir machen hier einen Alternativantrag, klar, dann sind das konkurrierende Anträge. Aber wenn wir der Meinung sind, dass das ein guter Weg wäre, um Probleme zu lösen, wie gesagt, es hat mit dem Sekundärmarkt erstmal überhaupt nichts zu tun, dann sehe ich überhaupt keinen Sinn darin, noch einen Alternativantrag zu formulieren. Schon gar nicht, wenn wir halt der Meinung sind, das wäre eine gute Lösung. Warum sollen wir dann eine schlechtere Lösung noch als Alternative formulieren? Noch ist Schäfer dran und danach würden wir dann die Wortmeldungsliste. Ich habe ja alles gesagt. Also es geht wirklich darum, dass Leute von der Basis, die können solche Sachen jetzt fachlich einfach nicht überschauen. Das ist ja völlig normal. Das ist auf jedem Gebiet so. Ja. Das muss man halt erklären, was das bedeuten würde. Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also habe ich überhaupt kein Problem mit. Und wenn du jetzt persönlich zum Beispiel der Meinung bist, hier bei diesem Antrag, der mag in eine bestimmte Richtung gehen, ist aber nicht so gut und man sollte eine Alternative formulieren, dann wäre es doch der richtige Weg, dass du versuchst, entweder einen Alternativantrag zu formulieren oder dir Hilfe holst, auch aus unserer AG zum Beispiel. Es kann ja sein, dass innerhalb der AG einige deiner Meinung sind. Dass du einfach auf der Mailingliste schreibst, also ich habe mir das angeschaut und ich bin aus den und den Gründen der Meinung, das sollte man alternativ formulieren. Lädst zum Beispiel zu einem Kaminzimmergespräch ein und formulierst mit 2, 3, 4, 5 Leuten einen Alternativantrag. Das ist doch super. Das ist doch genau das, was uns da vorne bringt. Es ist ja nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist, sondern im Moment ist halt eine Gruppe der AG, die eben diesen Antrag formuliert hat, und es wurde ja auch abgestimmt über die Wiki-Seite. Häufig ist es halt so, dass dann auch nur die abstimmen, die eben dran mitgearbeitet haben. Wurde das aber jetzt von der AG unterstützt? Und wenn du jetzt aber der Meinung bist, nee, da müsste es einen Alternativantrag geben, toll, mach es, lad dazu ein, diskutier darüber, formuliere einen Alternativantrag, besser kann es doch nicht laufen. Da hat keiner in der Gruppe was dagegen hier. Dann, wenn du jetzt nichts sagen willst, sonst kannst du dich später nochmal zu Wort melden, würde ich das Wort an Matthias abgeben. Ja, danke. Also, Schäfer, die AG Geldordnung, der dürfte ja jetzt doch mehr Chancen oder mehr Kompetenz einräumen, als ich erwartet habe. Das erstmal danke dafür. Wir haben uns sehr zurückhaltend in den letzten 18 Monaten verhalten. Wir haben ein sehr schwieriges Thema zu behandeln, wo erst nach und nach jetzt im Verlauf der Krise verschiedene Denkansätze sich herauskristallisieren. Wir haben fast alle geprüft. Wir hatten Gäste aus verschiedensten Richtungen bei uns. Wir haben am Anfang vorsichtig Anträge gebracht im Liquid Feedback, haben dort meistens auch am Anfang noch nicht einmal das Quorum geschafft. Das war damals einfach der Aufklärungsstand in der Piratenpartei noch gar nicht so weit. In Neumarkt haben, um das zu beleuchten, gab es eine Übereinstimmung in 8 von 11 Politikfeldern. Und dort hatten die Piraten eine große Geschlossenheit. Dort haben die AGs gute Vorarbeiten geliefert und dort haben sich die Piraten dahinter versammelt und deswegen ging das relativ schnell. Wir haben aber einige andere Felder wie Europäische Währungsunion, Außen- und Sicherheitspolitik und Wirtschaft und Finanzen und so weiter. Da ist diese Geschlossenheit eben noch nicht da. In einem dieser Themen bewegen wir uns. Also die Piraten wissen schon zu unterscheiden, in welchen Themen wir schon eine hohe Geschlossenheit haben, in welchen noch nicht. Ein Beispiel hier in der Wirtschaft oder in der Finanzseite ist die sogenannte Schuldenbremse. Die ist ziemlich umstritten im Augenblick. Gibt es übrigens am 4.9. auch eine Mumble-Podiumsdiskussion und auch Real-Life-Podiumsdiskussion, kommen wir vielleicht nachher noch darauf. Da kann auch jeder mitarbeiten. Da sieht man, da gibt es noch keine Geschlossenheit. Also wir gehen mit hohem Verantwortungsbewusstsein vor, weil wir Schritt für Schritt unsere Position entwickeln. Und jetzt sind wir einfach an einen Punkt gelangt, wo wir solche Positionen, wie die eine von dir beschrieben und von Rudi eben nochmal erläutert, machen können. Und da war ein langer Entwicklungsprozess bis dorthin. Aber den sehen wir auch relativ gut abgesichert durch das, was wir selbst uns erarbeitet haben und auch in einer Rückkopplung mit der Außenwelt. Also da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass die AG Geldordnung und Finanzpolitik da also ja fast vorbildlich eigentlich gearbeitet hat die letzten 18 Monate. Sowohl in ihrer Öffentlichkeitsarbeit haben wir eine enorme Reichweite mittlerweile mit unserem Blog. Wir haben Zugang zu vielen externen Journalisten und Experten und die suchen auch das Gespräch mit uns, die schätzen uns und das wollen wir natürlich auch innerhalb der Piratenpartei erreichen. Also du brauchst keine Angst haben, dass die AG Geldordnung hier Sachen vorlegt, die Unwissende irgendwie jetzt einfach übernehmen, weil sie uns so viel Kompetenz dabei beimessen. So weit sind wir dann doch noch nicht ganz. Siehe auch Eurocon, ne? Da wurde uns ja auch zugestimmt, zum Beispiel auch von Paul, warst du dran? Wo ist überhaupt die Wortmeldungsliste? Ja, also schön ist es natürlich, wenn ihr euch wirklich links eintragt, dann kann ich euch aufrufen. Jetzt hat Matthias nochmal geantwortet auf Schäfer. Und wenn der jetzt noch was sagen möchte dazu, kann er es gerne tun. Und danach bitte ich dann weiter, eine Wortmeldung reinzuschreiben. Nächste bitte. Okay, also sind ein paar Argumente und Meinungen ausgetauscht worden. Ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen geholfen in der Einschätzung, wie es bei uns weiterläuft und oder bis in der Vergangenheit, in der jungen Vergangenheit gelaufen ist, weil du, so wie ich dich bei Boomerang damals verstanden habe, halt schon vor längerer Zeit da warst und irgendwie einen völlig anderen Eindruck bekommen hast und vielleicht hilft das ein bisschen für die Zukunft. Und nochmal meine Aufforderung, wenn du der Meinung bist, nee, da konnte man was Alternatives formulieren, toll, super, mach es, oder musst du ja nicht alleine machen, lad ein über unsere Mailingliste, da kommen bestimmt welche, die sagen, ja, ich könnte den Antrag mittragen, aber so ein paar Sachen gefallen mir nicht, können wir nicht was Alternatives formulieren. Was Besseres kann uns überhaupt nicht passieren, als darüber zu diskutieren. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt, was hier bei uns steht. Gut, da keine Wortmeldungen da sind. Eine kurze Sache, nur nochmal wegen der Euvicon in Essen, da habe ich Arne zum ersten Mal kennengelernt von der Geldordnung. Und ich muss gestehen, ich fand die Vorträge von ihm, ja, das war jetzt damals für mich sozusagen der Vertreter der Gruppe Geldordnung. Und die Vorträge waren für mich, muss ich leider gestehen, etwas gewöhnungsbedürftig. Und das hat natürlich dann auch mein Bild von eurer AG ein bisschen geprägt. Das muss ich gestehen. Okay, ich kann das nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil das wirklich schwer ist, wenn man ihn nicht kennt, ihm teilweise auch zu folgen und seiner Argumentation zu folgen. Ich kenne ihn nun schon fast 2 Jahre und unterbreche ihn dann auch manchmal, wenn er eben 3 Sätze sagt, wovon der erste Satz wichtig war und danach fängt er an, irgendwas hinterherzuschieben und man vergisst schon wieder das, was er vorne als Wichtiges gesagt hat. Das sind so Sachen, die lernt man halt kennen, wenn man jemanden etwas länger kennt. Aber wenn du sagst, du warst in Essen bei der EuvyCon, hast du denn den Vortrag von Piratos gesehen? Das war in Frankfurt Piratos, ne? Richtig? Ja. Ja, okay. Dann hast du das dann da auch nicht mitbekommen. Frankfurt, die EuvyCon, das war ja die zweite. Da waren natürlich Vorträge von uns, zum Beispiel von Piratos zum Thema Schuldenbremse. Vielleicht hast du es in YouTube gesehen. Ein sehr schöner Vortrag, super gemacht. Kann ich dir nur empfehlen, dir den nochmal anzuschauen. Dann gab es einen super Vortrag von AMT, von dem Andreas Tittert, mit einer riesen Grafik, die er dort, so eine Mindmap. Die er, ja, dargestellt hat. Auch das ist ein super Vortrag, den man sich anschauen kann. Es ist natürlich schade, dass es so gelaufen ist, dass du damals eben gerade den Vortrag von Arne zum Beispiel, der eben, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, aber der dich dann halt in so eine, ich sag mal, formuliert falsche Richtung im Verständnis der AG gebracht hat. Und was noch schader ist an der Geschichte ist, dass du, das ist jetzt meine Kritik am Ende, dass du dann halt nicht zu uns gekommen bist, sondern dich bei Bubernd beschwert hast in der Öffentlichkeit. Ich war damals dabei, also vor 2 Wochen, ich habe nichts dazu gesagt, du weißt es ja, ich habe dir einfach nur geschrieben. Ich hätte auch was dazu sagen können, aber ich habe mir gedacht, nee, lass mal, ist okay, hier ist Bubernd-Sitzung und alles ist gut. Umso höher schätze ich es ein, dass du heute hergekommen bist, und das meine ich auch so, wie ich es gerade gesagt habe. Okay, gibt's noch Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt? Paul. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich im Schäfer neben einen Link reingelegt habe zu dem Video zur Schuldenbremse bei der EuvyCon 2. Und ich weiß, Piratos, dass ich in der neuen, nee, mit Rechtschreibung hat es nichts zu tun, aber dass ich mich manchmal mit der deutschen Sprache schwer tue. Ja, ich als Legastheniker darf dich da sozusagen necken. Ja, ich weiß ja, wie es gemeint ist. Paul. Ja, also ich muss auch da meinen großen Respekt auch ausdrücken, was du ja gerade auch formuliert hast. Und ich habe mich ja da sehr aufgeregt, gerade in der Bubernd-Sitzung, ja, schon vorab uns zu disqualifizieren oder als Esoteriker und so weiter zu bezeichnen. Aber ich muss sagen, finde ich prima, dass du hier bist. Und ich denke, Rudi hat ja auch die passenden Worte gefunden, was wir so da meinen. Also ich habe auch da jetzt, ich bin da auch nicht nachträglich und so weiter. Also auch kein Problem von meiner Seite her. Ha, da kann ich jetzt sagen, nachtragend heißt das. Hallo. Okay, gut, gibt's noch Redebedarf zu dem Top? Ja, der eigentliche Top geht eigentlich, also sollen wir nicht über diese Formulierung abstimmen? Umgang mit Dieben und was man sich alles verdient hat. Nee, das war jetzt eigentlich mehr ein Hinweis, oder? Von Patrick, yeah. Und nicht irgendeine Abstimmungsgeschichte, sondern einfach nur ein Hinweis, dass jeder mal drüber liest und sagt, okay, mal drüber nachdenken, was macht man zukünftig damit. Nochmal von mir, was ich vorhin schon gesagt habe, sobald jemand Neues kommt, werde ich natürlich darauf antworten. Ich meine, wozu bin ich Koordinator? Und werde auch weiterhin Geduld haben und freundlich darauf antworten, bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann höre ich halt damit auf. Ja, also da war doch die Frage, vielleicht als Handlungsanweisung in die Netiquette. Ja, es gibt ja die Netiquette an sich, die ja auch im Wiki steht, also nicht in unserem Wiki, sondern im Piraten-Wiki, und es gibt natürlich die Netiquette auch so im Internet nachzulesen. Dort steht teilweise das auch drin, wie man mit sogenannten Trollen, die halt immer wieder stören, umgeht, wobei ich jetzt den Silverherr nicht als Troll bezeichnen würde, sondern eher als, ja, wie soll ich sagen, Unbelehrbaren oder so. Aber ich denke mal, was Patrick wollte, ich interpretiere das einfach mal, was Patrick wollte mit diesem Satz oder von Zeile 91 bis 95, dass es jeder liest und drüber nachdenkt und wie er dann zukünftig selber persönlich damit umgeht. Also nicht mehr füttert, sondern ab einem gewissen Punkt sagt, okay, nicht mehr drauf reagieren. Das ist, glaube ich, die Intention von Patrick gewesen. Ja. Ja, ein bisschen Bauchweh habe ich immer noch damit, weil dieses eben nicht Beachtung schenken heißt, zwar aushungern und halt Energie entziehen und damit die Störung beseitigen, anderes, und das andere ist halt, dass man sich dadurch auch die Chancen verbaut, neue Impulse wahrzunehmen, die halt auch trotzdem kommen. Deshalb mein Appell an die Freundlichkeit, ja, einfach freundlich zu sein. Ich glaube, es war ein gutes Schlusswort zu dem Themenpunkt. Können wir dann vielleicht zum nächsten kommen? Ja, wenn keiner mehr was sagen will. Das ist nicht der Fall. Nächste Top, wer hat das eingestellt? Das war ich. Und zwar, wenn man sich, also Hintergrund ist eigentlich, dass ich diese Abgeordnetenwatch finde ich eine gute Initiative. Und ich habe ja vor 4 Jahren als Einzelkandidatin mich beworben und habe da ein bisschen Erfahrungen damit gesammelt. Und ich würde mir wünschen, dass wir als AG diese Plattform einerseits unterstützen und andererseits unsere Kandidaten, die ja dort alle angemeldet sind, unterstützen, indem wir ihnen Fragen schicken. Und wenn es aber jetzt Fragen sind, die eine hohe Fachkompetenz erfordern, dann können wir sie ja gleichzeitig auch mit Antworten ein bisschen füttern, wobei es jedem Kandidaten natürlich selbst überlassen bleibt, was er antworten will. Ich glaube, dass Abgeordnetenwatch.de die bedeutendste Online-Plattform im Wahlkampf ist, dass da wirklich viele Leute draufschauen und dass man sich da einfach als Partei mit seinen Kandidaten und mit seiner Kompetenz profilieren kann und dass man hier auch eine Chance hat, dass das Image der Piratenpartei, dass die von Wirtschaft und so und von Finanzen sowieso keine Ahnung haben, dass man das hier relativieren könnte. So, jetzt habe ich einen langen Vortrag gehalten, jetzt mache ich erstmal wieder Pause. Stefan? Ja, guten Abend. Man kann, glaube ich, auch nicht nur Abgeordnetenwatch, also muss ich Monika zustimmen, kann man sich auch gut profilieren. Man kann sich dann auch versuchen, andere zu diffamieren, also den etablierten Parteien Mainstream, indem man kritische Fragen stellt. Ja, genau, so wie Steinbrück. Also zunächst einmal für diejenigen, die das heute auf der Medienliste nicht mitbekommen haben, Monika hat ja zu dem Thema Abgeordnetenwatch auch eine Mail verfasst, wo dann eine sehr, sehr ausführliche, lange Diskussion auf der Mailingliste geführt wurde, die auch zum Schluss meiner Meinung nach sehr fruchtbar war, mit einigen Texten, die von verschiedenen Leuten eingebracht wurden. Ich hoffe, du hast alles gelesen, Monika. Auch mal ein Zitat zum Beispiel von Robert Miesig, das fand ich nämlich sehr schön für deine Idee einer Geschichte, dass man eben sowas etwas auch mal mit aufnimmt, mit Schulden und Schuld und Guthaben und Gut und solche Sachen. Dann finde ich halt deinen Ansatz gut, dort den Politikern der etablierten Parteien vor allen Dingen Fragen aus unserem Bereich zu stellen und zu schauen, was sie darauf antworten, wenn sie denn überhaupt antworten. Du hast es mal mit einer anderen Frage gemacht an Steinbrück und hast dann hinterher gesagt, du schreibst auf abgeordnetenwatch.de, leider haben sie nicht geantwortet, aber die Piratenpartei AG Geldordnung hat halt geantwortet und hat das und das Ergebnis. Das ist natürlich auch eine Art der Öffentlichkeitsarbeit. Gefiel mir sehr gut und sollten wir vielleicht auch zukünftig, und da du ja da ein bisschen speziell dich drauf fokussiert hast, auf dieses Abgeordnetenwatch, oder vielleicht gibt es noch andere Seiten, Kandidatenwatch oder keine Ahnung, ob sowas gibt, dass du da vielleicht am Ball bleibst und weiter solche Fragen formulierst und uns auch weiter darüber informierst und von uns Input bekommst, wenn dann nicht geantwortet wird, was dann eben von dir da geschrieben werden kann. Also ich fand das sehr gut. Also das Erste, ich bin noch nicht dazu gekommen, alles ausführlich zu lesen. Das ist das eine. Das andere ist, meine Idee war ja schon, dass jetzt nicht nur ich da Fragen stelle. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Frage, wo kommt denn eigentlich das Geld her, womit die Banken gerettet werden, auch dem Herrn Steinbrück stellen. Die Erfahrung ist, Herr Steinbrück lässt Standardantworten verfassen, wo es dann heißt, bitte schreiben Sie an mein Büro in einem konventionellen Brief und dann werde ich Ihnen antworten. Jetzt kann man, dann gibt es so Regularien von Abgeordnetenwatch oder Kandidatenwatch.de, also zum Wahlkampf heißt, wird es dann immer umbenannt in Kandidatenwatch. Das ist eine Organisation, die dann sagt, eine Nachfrage kann man erst stellen, wenn der Gefragte geantwortet hat. Das habe ich auch in das Pad reingestellt. Also da gibt es so Regularien, die zu beachten sind. Und ich kann das schon machen, wie ich Wahlkampf jetzt unterstützen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel den Steinbrück gleichzeitig einen von den Piraten eine Frage stellen. und dann die so wie gegeneinander anlaufen lassen und wer ist schneller, wer ist besser. Und Steinbrück ist einfach doof, der antwortet gar nicht. Also der kann davor geführt werden. Das ist das, was Stefan Famieren in ihrem also der Öffentlichkeit jetzt ja nicht so zugeneigten Verhalten. Und jetzt nochmal, wenn es nur ich macht, ist es zu wenig. Ich habe nämlich für den ganzen Wahlkampf zur Verfügung. Das sind auch so Moderationskodex, die da viel Zeit hat, alles zuballert. Und da wäre halt so, kann man sich da von der AG her auch so eine Strategie entwickeln, mehrere Leute Lust fragen, sich auszudenken, um heraus, wie werden denn so Fragen beantwortet, ganz präzise und ganz kurz, weil du hast ja da nicht irgendwie 35.000 Zeichen zur Verfügung, um das zu beantworten, sondern 3.000 Zeichen, also so, das ist begrenzt und das ist eine Chance für uns, auch uns zu üben darin, welche Fragen könnten denn irgendwie die Leute überhaupt, also das breite Publikum, wie würden wir die so antworten, dass die präzise und kurz sind und verständlich sind und viel lernen. Und so, wenn jetzt das nur ich mache Wahlkampf, aber so, warum? Ja, du bist jetzt ein bisschen abgehackt. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Schreib's mal kurz im Chat, ob du noch da bist. Ja, du hast dich jetzt wieder stumm geschaltet, dann scheinst du noch da zu sein. Ich hoffe, du hörst mich. Ich antworte mal kurz auf das, was du gesagt hast. Du hast eigentlich in allen Sachen recht. Mein Tipp wäre jetzt einfach, wenn du dort Hilfe, Unterstützung suchst, schreib eine Mail über unsere Mailingliste, sag, das und das stellst du dir vor und du bittest um Unterstützung von anderen AG-Mitgliedern, die mit dir zusammen an dieser Sache arbeiten. Lad vielleicht zu einem Kaminzimmergespräch ein dazu. Hier im Mumble mit Aufnahme und so weiter, dass man sich das später anhören kann. Für andere Interessierte, die keine Zeit hatten. Und macht euch ein Konzept, einen Plan, wie ihr das machen wollt. Macht ein Pad dazu auf und veröffentlicht dann wieder die ganze Sache auf der Mailingliste, dass vielleicht noch andere dazukommen, die auch sagen, das ist eine tolle Idee, da würde ich gern mitarbeiten. Und dann, glaube ich, könnte daraus eine runde Sache werden. Also mein Tipp, wie gesagt, erstmal Mailingliste, also kurz überlegen, was will ich, wo soll's hin? Für einen schönen Text schreiben über die Mailingliste, einladen dazu, Leute hier im Mumble treffen, drüber reden, wie machen wir das am schlauesten, was ist das Konzept, wo wollen wir hin? Und dann schauen, was daraus wird. Jetzt bräuchte ich kurz eine Hilfe. Wie organisiere ich ein Kaminzimmergespräch? Also wenn du mal ein bisschen nach oben guckst hier im Mumble, siehst du oben Kaminzimmer. Also wenn du da einen Doppelklick drauf machst, bist du im Kaminzimmerraum sozusagen. Das Wort Aufnahme dahinter heißt nicht, dass automatisch aufgenommen wird, sondern dass ein Hinweis ist, jeder, der den Raum betritt, muss damit rechnen, dass er bei einer Aufnahme dabei ist. Das heißt, irgendeiner von euch, die dann im Kaminzimmer sind, ich würde sicherlich bei der ersten dabei sein, um erstmal zu unterstützen, macht dann eine Aufnahme und dann wird das Ganze im Krähennest hochgeladen. Da kümmere ich mich dann drum, ist egal erstmal. Und eine Einladung dazu machst du einfach über die Mailingliste. Ich weiß nicht, ob du es in der Vergangenheit gelesen hast. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine Einladung gemacht zu dem Antrag, den wir jetzt gerade beschlossen haben. Der Thomas hat vor einer guten Woche eingeladen zum Kaminzimmergespräch und wir haben zwei Termine gebraucht, um den nächsten Antrag zu formulieren, der gleich Tagesordnungspunkt wird. Also im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Einladung, hier ins Mumble zu kommen und ihr trefft euch dann in dem Raum Kaminzimmer, der eben bis unterhalb des Hauptraumes AG Geldordnung ist. Wichtig ist nur, dass irgendjemand von denen, die anwesend sind, das aufnimmt, damit andere sich dann das nochmal anhören können, die an dem Tag keine Zeit hatten. Okay, danke. Und das hört sich jetzt auch so an, als wäre dieser Tagesordnungspunkt für das jetzige Forum, also für das Mumble, nicht geeignet. Oder also darf ich jetzt einfach mal noch in die Runde fragen, ob jemand noch was dazu sagen will oder ob jemand sich vorstellen könnte, da sich zu beteiligen, nur damit ich ein bisschen Rückmeldung noch bekomme. Ich habe in Zeile 105 mal geschrieben, wer würde mitarbeiten an so einem Projekt? Da kann dann jeder vielleicht, der Lust hat, wenigstens beim ersten Kaminzimmergespräch dabei zu sein, mal seinen Namen eintragen, damit die Monika auch weiß, okay, hier gibt's welche, die halt Interesse haben. Ansonsten ist, wie gesagt, wir sind ja nur 17, die Mailingliste wird natürlich von allen oder fast allen gelesen. Die größere Erreichbarkeit bekommst du halt über die Mailingliste erstmal für das Thema. Das Pad hast du ja schon angelegt, das ist ja schon mal gut. Das heißt, darauf kannst du schon verweisen und lad einfach dazu ein und dann guckst du, wie viele Leute kommen. Also das kann man gut vorstellen, dass 3, 4, 5 Leute kommen, die sagen, oh, da habe ich Bock drauf, da mache ich mit. Das könnte interessant werden und lehrreich, hilfreich, auch politisch erfolgreich. Und dann schau dir mal, was draus wird. Wenn du Pech hast, kommt keiner und das verläuft im Sande, dann merkst du, okay, hier gibt's kein Interesse, dann musst du dir selbst überlegen, machst du alleine weiter oder lässt du das Projekt einschlafen? Ja, genau, danke. Ja, gut. Gibt's noch Wortmeldungen zu dem Top? Dann kommen wir zum Top 5. Wiki aufräumen. Das ist von Sascha, ist er da? Anscheinend nicht. Sascha hat eine Anregung, dass es übersichtlicher wäre, wenn wir aus Quellen, Institutionen und Organisationen den Abschnitt Zeitungsartikel eine eigene Rubrik unter Quellen zu geben. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie das unter da gerade aussieht. Meine persönliche Meinung dazu ist, Sascha, freie Hand, mach, verteil das, wie du willst, Hauptsache es ist übersichtlich. Gibt es da andere Meinungen zu? Ich überlege gerade, was wir da für Zeitungsartikel haben. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut. Nochmal, mein Tipp ist, Sascha freie Hand zu geben, das so zu machen, wie er meint, dass es richtig ist. Das ändern können wir das immer noch. Ja, wo wir gerade dabei sind, wegen Quellensuchen und so. Wir haben auf dem Link unter dem letzten Blogartikel da diese Flassberg-Dokumente und so verlinkt. Kann man die auch irgendwo auf unserer Seite finden? Also im Wiki finden? Die habe ich irgendwann mal verlinkt in irgendeinem Wiki-Artikel, ich weiß nicht mehr wo, ein Artikel von Patrick, glaube ich. Da habe ich die noch am Ende nochmal unten mit angefügt. Aber das wäre sicherlich sinnvoll, die nochmal in die Quellen mit reinzupacken. Jo. Also ich schlage dann vor, dass ich dem Sascha schreibe, er möge es bitte so machen, wie er es im Moment für richtig hält. Und wenn wir irgendwann anderer Meinung sind, dann können wir das wieder rückgängig machen oder zurückändern. Und werde ihm gleichzeitig bitten, diese beiden Links von dem Blogartikel auch noch irgendwo in die Quellen mit einzuarbeiten. Hat jemand da eine Gegenrede dazu? Dann werde ich das gleich so im Protokoll festhalten und komme jetzt zu Top 6. Das müsste Thomas sein. Ja, richtig. Und zwar habe ich mit ein paar anderen Leuten einen Antrag erarbeitet. Darum geht es darum, dass die Geldschöpfung der Banken gelenkt werden soll, also dass Kreditschöpfung für die Realwirtschaft gefördert und für die Finanzindustrie begrenzt wird. Und da würde ich gerne ein bisschen Feedback kriegen, was sie so davon hält und vor allem, was man verbessern könnte. Und danach sollten da nicht irgendwelche Probleme auftreten, dann würde ich das abstimmen lassen als AG-Unterstützung, eine Wiki-Abstimmung. Also zunächst mal, gibt es irgendwelche Meinungen dazu, zu dem Antrag an sich? Ne, gibt es eine Wortmeldung von Stefan? Na, ich wollte erstmal Feedback. Wenn ich da die Abstimmungsoptionen da gut oder nicht gut, da komme ich auch, wenn ich mich gegen Wahlprogramm aussprechen will, da kommst du trotzdem auf den selber wie wenn du dich für den aussprichst auf die Liste, also wo jetzt schon 3 Leute drinstehen und irgendwie ist es, glaube ich, da falsch verlinkt im Wiki oder so, öffnet das falsche Fenster. Ja, also das könnte man mal überprüfen. Ich weiß nicht, wer hat. Hast du es so eingestellt, Thomas oder Rudi oder keine Ahnung? Ich habe es eingestellt, aber die Sache ist, das hat es alles automatisch erstellt irgendwie. Dann gut, dass du das sagst, aber ich weiß gar nicht, wie das machen kann. Liegt vielleicht dann an der Indie selbst, die das dann irgendwie ändern sollten. Dafür müsste man schon mal die Option, dass es bereinigt wird, dass man sich auch gegen die jetzige Form des Antrags halt aussprechen kann. Und zum Feedback inhaltlich habe ich oben noch was reingepostet. Da ging es ums Thema Realwirtschaft. Das habe ich jetzt gestern nicht genau mitgehört, ist mir der Begriff, vielleicht wenn man den noch ein bisschen spezifizieren könnte, dann wären wir noch ein bisschen wohler dabei, dass man sich einfach was darunter vorstellen kann, halt was genau so Realwirtschaft, vielleicht was Griffiges, ein Beispiel oder sowas, was da gemeint ist. Habt ihr noch unter Feedback was reingeschrieben? Na, aus meiner Sicht ist Realwirtschaft alles das, was außerhalb der Finanzwirtschaft passiert. Ja, also Wikipedia setzt zum Beispiel der Arbeitsmarkt oder Gütermarkt an, da explizit als realwirtschaftlich und als Gegenpart zum, ja, zum Finanzmarkt. Geldmarkt. Zum Finanzmarkt, genau. Das ist das, was ich gerade sagte, ja, genau. Ja gut, wenn es eindeutig so draus hervorgeht, kann man es auch so lassen, aber also ich bin nur gerade auf Wikipedia auch, war ich schon ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen hier verwirrt so durch, was die da als realwirtschaftlich ansehen. Da haben die nämlich auch, ich weiß nicht, ob es wer gelesen hat, ich habe das mal reingeschrieben, dass sie da den Kapitalmarkt zum realwirtschaftlichen Teil zählen und den Geldmarkt als das Gegenüber da, als die den virtuellen Markt oder so. Okay, kurz zu mir, zu meiner Wortmeldung. Wikipedia, früher, vor 2 Jahren oder noch länger, habe ich Wikipedia auch ganz gerne als Quelle benannt. In der Zwischenzeit bin ich davon weggegangen. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass vieles von dem, was wir erarbeitet haben, wo wir zu 100%ig sicher sind, dass das im Moment die Wahrheit ist, dass das in Wikipedia anders dargestellt wird. Das liegt unter anderem daran, dass gerade bei Wikipedia Leute arbeiten, mitarbeiten, angemeldet sind, Artikel bearbeiten, die manchmal auch andere Interessen verfolgen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Das sind also nicht nur die Menschen, die was Gutes erzeugen wollen, sondern manchmal sind es auch politische oder andere Interessen, die verfolgt werden, wenn Artikel geschrieben oder abgeändert werden. Ich kenne Fälle, wo Fehler in Wikipedia-Artikel korrigiert wurden und innerhalb von wenigen Stunden wurde der Fehler wieder eingebaut, weil ein bestimmtes Interesse verfolgt wurde. Und da kannst du dich nicht gegen wehren. Ich hatte ja mal vor Monaten angeregt, ob wir vielleicht auch in Wikipedia mitarbeiten. Und dann kam dann die Antwort, ja, da musst du ständig dabei sein. Und wer soll das tun? Und das habe ich dann auch verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, lassen wir das. Ja, man muss es natürlich in die Länge ziehen. Ich finde dann nur, jetzt haben wir uns da ausdrücken und eben weil es auch im Duden und im Wikipedia und so andere widersprüchliche Aussagen dazu gibt, dann wäre es umso besser, dass wir das klar mal für uns festhalten und kommunizieren, finde ich, weil das dann, also mich hat's da, ich konnte mir keinen, also wenn ich nicht selber mir was vorstellen könnte drunter und da eigentlich ja drin bin, mit Realwirtschaft und monetärer Geldsektor da, für viele Leute ist es da, glaube ich, eben auch ganz, also da wird erstmal so eine wie eine Mauer sein, dass man sagt, das kann man jetzt eigentlich gar nicht wirklich trennen oder sowas. Und da finde ich, ja, müsste man das vielleicht dann noch ein bisschen besser rausschellen. Fischer? Ich möchte den Antrag kritisieren. In der Begründung, wie wird reguliert, würde ich das Wort im ersten Satz alle entfernen. Da steht, es werden alle Kredite beschränkt, die nicht an eine realwirtschaftliche Investition gekoppelt sind. Ich würde mich nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Warum? Ja, wer weiß, was man nicht bedacht hat oder was vielleicht doch. Ja, aber ich finde das so frei formuliert, es werden alle Kredite beschränkt, also erstmal alle, die nicht realwirtschaftliche Investitionen gekoppelt sind, und eine Beschränkung kann theoretisch auch sein, dass die so dass klein ist. Ja, gut, ja, okay. Ja, okay, passt schon. Ja, geht auch. Gut. Okay. Bevor wir zur Abstimmung kommen, wollte ich nochmal so einen Bogen spannen, ganz kurz, zu dem, was wir eingangs unseres Abends sagten und was auch Schäfer mal zwischenzeitlich kritisiert hat und was auch bei dem Thema Silverhair angesprochen wurde und wo wir jetzt zu diesem Thema kommen. Thomas, wie lange bist du Mitglied der AG? Seit 11 Monaten. Okay, als du anfingst, hast du auch ein bisschen kritisch die AG beäugt, oder? Naja, ich war eher kritisch dem ganzen Thema gegenüber, weil ich mich ziemlich überfordert gefühlt habe und habe deswegen viel gelesen und irgendwie, ja, so höchstens eine E-Mail in der Woche geschrieben und ja, mich dann eher zurückgehalten. Ja, genau. Das ist nämlich genau das Gegenbeispiel von dem, worüber wir gesprochen haben. Also ich habe das beobachtet, dieses knappe Jahr lang, dass Thomas sich wirklich zu Anfang mal zu Wort gemeldet hat und gefragt hat und eben genau diese Linie verfolgt hat, wo wir sagen, mag jetzt einseitig betrachtet sein, aber sagen, das ist genau das, was Sinn macht, reinzukommen in eine Gruppe, sich anzuschauen, was läuft da, zu lesen, sich schlau zu machen, zwischendurch Fragen zu stellen. Ich kann mich erinnern, dass Thomas immer vor ein paar Monaten einen bestimmten Bereich über einen längeren Zeitraum gefragt hat und immer wieder diskutiert hat, bis er irgendwann gesagt hat, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann hat er es auch so ja, für sich akzeptiert und gesagt, das macht Sinn und das ist richtig. Das ist das absolute Paradebeispiel dafür, wie man in eine Gruppe kommt und wie man sich vernünftig in die Gruppe einbringt. Und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal so als Gegenbeispiel für das bringen, was wir früher oben diskutiert haben. Einfach so als Anregung. Gut, dann würde ich ganz gern zur Abstimmung kommen. Thomas beantragt, dass dieser Artikel von der AG unterstützt wird und dafür brauchen wir eine Wiki-Abstimmung. Zeile 128, 129, könnt ihr dafür oder dagegen stimmen? Drei Stimmen reichen zwar, aber ja, danke. Wäre schön, wenn ein paar mehr kommen. Ich gebe euch noch 45 Sekunden. Okay, Antrag ist angenommen. Ich mache eine Wiki oder stelle den Antrag ins Wiki und publiziere das über die Mailingliste. Gut, gibt's noch irgendwas zu dem Top 6? Sonst würde ich zu Top Sonstiges kommen. Dann kommen wir jetzt zu Top Sonstiges. Kleinen Moment. Zuerst Informationen zu unserer Blog-Serie. Also ihr wisst ja alle, dass wir einen eigenen Blog haben. Geldsystempiraten.de. Wir haben letzte Woche angefangen, es fing so an, dass der Wischer einen Artikel geschrieben hat zum Thema Geschäftsbanken verleihen Zentralbankgeld und ich hatte parallel einen Artikel entworfen mit der Wettbewerbsfähigkeit und wollte den auch gerne veröffentlichen über den Blog und habe dann in die Runde gefragt und dann hieß es, ja, Moment, der kann noch nicht, weil Matthias hat gerade eingeschrieben und jetzt kommt einer von Wischer und wir wollen nicht so schnell hintereinander und dann kommt einer hinterher und dann kam als Ergebnis bei raus, dass ich vorgeschlagen hatte, Mensch, wollen wir nicht eine Serie machen, weil das Thema von Wischer und meins passte so in die Idee populäre Irrtümer und die sich meistens um den Blog kümmern, haben dann gesagt, ja, gute Idee, machen wir. Und da haben wir eben den ersten Beitrag von Wischer als Überschrift populäre Irrtümer, Geschäftsbanken verleihen Zentralbankgeld und Teil 2 war die Sache mit der Wettbewerbsfähigkeit. Was interessant war an der Geschichte, waren die Blogzugriffe. Es war also so, dass Matthias 3 Tage vor Wischer einen Artikel geschrieben hat, das war, glaube ich, Minsky, richtig, Matthias? Ja. Ja, genau, war Minsky. Da hatten wir schon recht gute Zugriffe im Bereich von irgendwie 600, 700 oder sowas, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann kam der Artikel von Wischer, da waren wir im Bereich von 850, dann kam meiner, da lagen wir über 1100 im Blogzugriff. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, als ich mir die Statistik angeguckt habe und auch angeschaut habe, von wo die Verlinkungen kommen. Es gibt ja diese Seite NetNews Express. Die haben zu Anfang, so hat es mir Matthias erklärt, zu Anfang haben die manuell oder auf Hinweise reagiert und haben geguckt, okay, den Artikel kann man da verlinken. In der Zwischenzeit haben sie offensichtlich eine Automatik eingebaut. Immer wenn ein neuer Artikel auf unser Blog kommt, kommt er automatisch auf die NetNews Express Seite. Von da kommen auch die meisten Zugriffe. Denn bei mir war es so, als ich meinen Artikel eingestellt habe, 2 Minuten später stand der auch schon auf dem NetNews Express. Das ist natürlich genial, das sollen wir nutzen, um unsere Erkenntnisse und Artikel weiter und auch den Bekanntheitsgrad dementsprechend weiter zu verbreiten. Und so haben wir halt gesagt, wir machen eine Serie, eine längere Serie daraus, und ich habe ein Pad angelegt, das habe ich hier auch in Zeile 139 verlinkt, wo ich dann mal so aus meiner Sicht mal so die ersten Themen eingetragen habe. Inzwischen hat unser Freund Arno Nebauer auch noch 2 neue Themen mit eingebracht. Piratos weiß das über die Mailingliste der Projektgruppe Finanzkrise. Die stehen eben auch noch am Ende mit drin. Und von den Redakteuren, in Anführungszeichen, also die eben Artikel schreiben für den Blog, haben sich schon 2 bereit erklärt, beziehungsweise 3, Nikolai wird auch einen machen, bereit erklärt, einen Artikel zu machen. Also das heißt, es wird eine regelmäßige Geschichte, die mindestens einmal die Woche einen neuen Artikel auf dem Blog veröffentlicht, und ich bin davon überzeugt, dass die Zugriffszahlen zukünftig massiv steigen werden auf unserem Blog. Das hilft uns in der AG gewaltig, im Bekanntheitsgrad und wahrscheinlich auch in Diskussionen, die dann dabei geführt werden. Man sieht das ja zum Beispiel bei dem Artikel von Wischer, was da anschließend für Kommentare auch geschrieben wurden. Wenn jemand von euch sagt, Mensch, der hätte ich auch Lust zu, mal einen Artikel zu schreiben, wie gesagt, im Pad stehen Vorschläge von Themen. Ihr könnt aber noch eigene Themen dazu schreiben. Kein Problem. Dann setzt euch hin, macht das. Tragt euch erstmal ein als Namen. Muss ja nicht gleich eine Zeit, wann ihr es machen wollt, aber sagt, okay, das Thema ist interessant für mich. Ich schreibe dazu mal einen Blogartikel. Den könnt ihr dann, wenn ihr nicht in der normalen Redakteursgruppe drin seid, ich nenne sie mal so, könnt ihr dann diesen Vorschlag erstmal an mich schicken, zum Beispiel als Mail, und ich verteile das dann an die anderen, dass dann Kommentare dazu kommen, wie das gefunden wird oder Verbesserungsvorschläge oder wie auch immer. Und dann könnt ihr euch auf Deutsch gesagt verewigen auf unserem Blog. Das zu dem Punkt, und da gibt es vielleicht noch jemanden, der was dazu sagen will. Wie wäre es mit einer Replik auf Münchau oder so, beispielsweise? Der Blog deines Süddeutschen, glaube ich, ne? Und ja. Der hat ja auch immer ganz interessante, knackige Thesen, sowas. War das auch mal? Ich könnte ja da mal einen Klick vielleicht schreiben und euch mal erstmal dann ins, ich würde es dann mal, dann vielleicht ins Pad mal dann bei der nächsten Sitzung oder so, dann, dass man das als Programmpunkt mal nimmt, und dann kann man mal gucken, ob man. Ja, also ja. Blog muss nicht unbedingt Programmpunkt einer Sitzung hier, einer Mumble-Sitzung sein, aber du kannst natürlich gerne was schreiben und das ganz gern, wie gesagt, erstmal mir schicken, ich verteile das dann an die Gruppe. Aber immer dran denken, Obertitel ist populäre Irrtümer. Also keine Replik. Du kannst trotzdem einen Artikel als Replik auf Münchau schreiben, aber es wird dann nicht mehr den zur Serie gehören. Du kannst auch sowas veröffentlichen, wir natürlich so, gerne auf dem Blog. Ja, das habe ich jetzt erst verstanden, dass es eine Serie ist, dann populär. Ja, Cosmic, da muss ich mir mal Gedanken machen. Ja, Cosmic, was sagst du dazu? Bist du sprachlos, oder? Weshalb soll ich sprachlos sein? Ja, wenn du mal ins Pad gehst hier vom Rudi, da sind x Teile aufgeführt, populäre Irrtümer, diese Reihe, die wir schon gestartet haben, mit x Redakteuren. Der nächste, der jetzt fast fertig ist, also gut wie fertig ist, ist Banken benötigen Spareinlagen, um Kredite vergeben zu können, von Thomas. Der kann vielleicht noch was dazu sagen. Der hat ja ein Feedback bekommen und dann nochmal eine Korrektur gemacht. Ja, kann ich machen. Also ich habe, ursprünglich ging es von der Mehrheitsmeinung Sparen, Investitionen, ging es mal aus. Es hat sich aber jetzt doch gut davon wegentwickelt. Ja, ich habe es ein paar Leuten geschickt und ist jetzt nochmal überarbeitet. Ich finde es jetzt schon ganz brauchbar. Ich weiß nicht, ob ich es mal ganz über die Mailingliste rumschicken soll oder ob man es schon so langsam mal veröffentlicht. Ist mir eigentlich egal. Ja, ganz über die Mailingliste, glaube ich, macht wenig Sinn, weil dann kommt wieder so viel, dass man nicht mehr zu Potte kommt. Also die kleinere Gruppe finde ich schon sinnvoll. Das sind ja auch die, so wie ich es jedenfalls einschätze, die entweder selber Texte schreiben oder ja, konstruktiv an einem Text mitarbeiten können. Also über die ganze Gruppe, das wird, dann arbeitest du 4 Monate an einem Text, das wird nichts werden. Und das Schöne ist, dass auch der Zaunpfahl von Rudi gewirkt hat und Nikolai auch an einem arbeitet. Hat aber gesagt heute, oder morgen schafft er es noch nicht. Piratus, glaub, du willst auch einen machen, und ich denke, Patrick wird auch einen machen, oder? Ja, Patrick wird nicht nur einen, sondern mehrere machen. Und auch ich hoffe auch auf Wischer, dass das er macht. Also ich bin ja nun nicht so der Blogger und ich habe es eben versucht mit dieser anderen Geschichte, die ich ja geschrieben habe. Kam wohl auch ganz gut an. Ich habe wenigstens, kann man positiv oder negativ bewerten, ich habe keinen Kommentar dazu bekommen. Aber es wird auf jeden Fall gelesen und das ist ja schon mal sinnvoll und es wird verbreitet und dann ist es ja auch okay. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt so einen Beitrag geschrieben habe. Aber ich, wenn man sich die Auflistung im Pad anguckt, was für Themen anstehen, die sogenannte populäre Irrtümer sind, da haben wir die nächsten 3 Monate genug zu tun, meine ich. Du warst total abgehackt, Cosmic. Ja, okay. Muss ich nochmal oder bis später. Wischer wollte was sagen? Ich würde nur sagen, dass manche von den Sachen vielleicht auch zusammenfallen und in einem Artikel abgearbeitet werden. Ja, klar, kann passieren, aber es kommen sicherlich auch neue Themen wieder hoch, ne? Also das kommt immer wieder irgendwas, was man damit ansprechen kann. Aber wichtig ist, und das ist ja die Idee, regelmäßig heißt mindestens einmal die Woche. Und ich bin davon überzeugt, die Verbreitung wird deutlich steigen und der Bekanntheitsgrad des Blogs wird steigen, es werden Leute immer wieder gucken und nur so macht ja ein Blog auch Sinn. Ich meine, wenn nur 5 Leute im Monat drauf gucken, brauchen wir nicht bloggen. Ja, das war die ganze Zeit schon nicht mehr. Wir sind eigentlich so gut wie nie unter 300 gefallen, also wenn wir wochenlang nichts gemacht haben, dann vielleicht mal. Wir haben schon so ein Grundrauschen gehabt und bei jedem Artikel sind wir sofort auf 5, 6, 700 hochgegangen. Jetzt durch NetNewFees ist es natürlich, das hast du ja schön beschrieben, nochmal ein bisschen angefeuert worden. Wir werden ab dem Wochenende sicherlich dann aber auch die Sache auflockern, nicht, dass wir jetzt einen populären Irrtum nach dem anderen bringen und nichts dazwischen, sondern wir werden wahrscheinlich die Euvicon-Ergebnisse jeweils dazwischen schieben, sodass das auch auflockernd wirkt, sodass ja, also verschiedene Sachen auf dem Blog weiterhin erscheinen, die also nebeneinander, also so ein gemischtes Bild einfach, als jetzt da eine Serie jetzt 10 Stück hintereinander zu machen. Ja klar, das sagte ich ja, ich habe dich gesehen, Pirat, das sagte ich ja auch. Also es sollen natürlich so zum Beispiel das, was Stefan gerade sagte, eine Replik auf Münchau, super, kann man machen, kann man zwischendurch immer einschieben. Nur die Serie sollte mindestens einmal die Woche erscheinen. Und dazwischen können immer noch wieder neue Blog-Einträge kommen von irgendjemandem, der irgendeine Idee hat oder eine Replik schreiben will oder was auch immer, oder Euvicon oder so. Klar, je mehr Input auf den Blog kommt, umso besser. Das wird Cosmic, der damals das ganze Jahr begonnen hat, der freut sich sicherlich sehr darüber, auch wenn er jetzt gar nicht da ist, dass da ein bisschen mehr Leben eingehaucht wird. Und ich glaube, das war so der richtige Anschub mit dieser Idee der Irrtümer, dass man da ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbekommt. Piratos? Ja, ich wollte noch inspirieren, dass man wirklich sich vielleicht Gedanken macht, jetzt vor der Wahl aus den Themen, die wir als populäre Irrtümer haben, wirklich die rausnimmt, die am eingängigsten sind, also wo die Leute am meisten also Grundahnung haben, einfach weil das natürlich Leute auf unseren Blog zieht. Und ich würde gerne Wischer ein bisschen widersprechen, nicht die Themen zusammenpacken, keine ellenlange Texte. Ich fand jetzt zum Beispiel den von Rudi schon fast zu lang. Wenn du Leute ansprichst, die sozusagen auf der Straße, ja, also die Leute, die etwas unbedarfter sind, dann schreckt man sich so lange Texte natürlich ab. Also von daher lieber diese Themen einzeln behandeln und schön kurz. Das lockt die Leute auch immer wieder hin. Wenn einer sich durch so einen Text gequält hat, wird er nicht wiederkommen. Was hältst du von Rudi? Ich habe dir ja geantwortet, da mal in der Mailingliste vorhin zu diesem, was du verlinkt hast, Nachdenkseiten hier, was der Jens Berger da mit der EZB-Satzung da, dass der Passus hier einen Ausgleich der Verluste bei dem Geld von außen in das EZB-System transferiert werden müsste, der schließt es aus, dieser Passus, Artikel 33 Absatz 2 irgendwie. Das ist sowas, also da hätte ich jetzt auch mal Lust, dass man da das vielleicht mal überarbeitet und dann könnte man das, ist ja knackig, das relativieren, mal was ist denn. Ja, das ist genau, das ist genau der falsche Ansatz, Stefan, weil genau das ist nämlich der Irrtum, dass der Steuerzahler haftet für die Zentralbankverluste und das ist sollte man dementsprechend auch so formulieren als populären Irrtum. Da hast du wahrscheinlich noch nicht so den richtigen Zugriff zu diesem Thema. Die Zentralbank kann alles machen. Die kann Verluste in Billionenhöhe erstellen, weil sie Ja, und da steht's halt irgendwo drin. Ja, interessiert keine Sau. Aber egal. Ist ein Thema. Genau, also das können wir vielleicht noch diskutieren gerade im Rudi, weil es ist ganz kurz ein postulierter Leuchtturm irgendwo und ich habe es ja geschrieben, aus meiner Sicht, auch wenn es nicht direkt vom Steuerzahler bezahlt wird, irgendwie zahlt dann, denke ich mal, der Arbeiter, der Konsument oder eben sonst wer, wer da als Staatsbürger da sich nein, eben nicht, aus dem einfachen Grund, weil die Zentralbank Verluste in unbegrenzter Höhe in ihrer, in Anführungszeichen, Bilanz stehen haben kann. Also ich sehe das anders. Aber bitte darf ich jetzt hier einschalten, ganz kurz. Hallo, ich will jetzt hier kein Zwiegespräch haben, sondern lass uns noch die Tops fertig machen. Das ist etwas, wo wir anschließend noch machen können. Bitte. Ja, gerne. Podiumsdiskussion Schuldenbremse, 4.9. Genau, wir haben einen Hinweis bekommen, beziehungsweise ich wusste das schon seit 6 Wochen oder so, dass am 4.9. eine Podiumsdiskussion bei der NRW-Fraktion zum Thema Schuldenbremse stattfindet. Ich habe das heute auch auf die Mailingliste geschickt. Man kann über Mumble teilnehmen, wenn man nicht persönlich vor Ort sein kann. Ich habe auch schon mindestens 4 oder 6 Wochen her schon ein paar Punkte in dem Pad mit eingetragen. Ich habe zum Beispiel erwähnt, dass die AG Geldordnung hier in einer Mumble-Sitzung einstimmig der Meinung war, dass die Schuldenbremse schlecht ist und abgeschafft werden sollte. Und habe anschließend, das gibt's auch, kann man im Protokoll nachlesen, habe anschließend halt ein paar Fragen formuliert an die Experten, die eingeladen wurden von der NRW-Fraktion. Das sind 2 Experten. Ich müsste das jetzt raussuchen, welche beiden das sind. Einer ist halt ein Fan der Schuldenbremse, einer ist ein Gegner der Schuldenbremse. Und ich bin gespannt, ob unsere Fragen überhaupt oder meine Fragen überhaupt rankommen. Ich müsste, glaube ich, noch, Wischer, ich kann mich erinnern, du hast mal was kritisiert, was ich ändern sollte, habe ich noch gar nicht getan. Da ging es, glaube ich, darum, um den Halbsatz, dass das auch die EZB sein könnte, dass man das vielleicht anders formuliert, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr könnt auf der Mailingliste den Link, aber den kann ich auch nochmal raussuchen und hier nochmal mit reinstellen, mache ich gleich, zu dem Fragenpad zur Schuldenbremse. Da seht ihr eben, was ich alles formuliert habe. Das meiste kennt ihr. Ihr kennt meine Meinung und was auch teilweise AG-Meinung ist. Aber ich bin gespannt, wie die sogenannten Experten darauf antworten. Und ich kann nur jedem raten, nächste Woche, 4.9., das müsste der Donnerstag, glaube ich, sein. Kann das sein? Oder Freitag oder Dienstag? Weiß ich nicht. Welcher Tag ist das? 4.9. Ach, ist unsere Sitzung. Na prima. Ja, schauen wir mal, wie wir das am schlauesten hinkriegen. Ist der Mittwoch. Könnten wir zum Beispiel gleich mal drüber diskutieren, ob wir eventuell unsere Sitzung mal eine Woche ausfallen lassen und lieber an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Können wir gleich nochmal unter Sonstiges schreiben. Ja. Ja, fertig? Darf ich? Ja. Danke. Das ist ein sehr gewichtiges Thema. Die Schuldenbremse und wie die Piraten dazu stehen. Wir hatten ja vorhin schon den legendären Auftritt von Piratos bei der 2. Euvicon, der jedem nochmal zu empfehlen wäre. Aber auch der Euvicon 3 hat es nicht jetzt auf 2 Panels eine Rolle gespielt, aber bei vielen Gesprächen, die dort Personen stattgefunden haben und namentlich dem Joachim Paul, dem NRW-Landtagsfraktionsvorsitzenden der Piratenpartei, mit dem ich doch einige Gespräche geführt habe, und dort war das ein ganz zentrales Thema. Also er gehört zu den Gegnern einer Schuldenbremse. Er sagt, dass er halt politisch instrumentalisiert wird und dass wir bei den eigenen Reihen genauso viele haben, die für die Schuldenbremse sind. Ich habe auch mit Rudi schon oft darüber gesprochen. Gerade seine Fraktion in Schleswig-Holstein hat auch einige Vertreter, die da sehr dafür sind. Und ich denke mal, wir haben jetzt zwar kein so ganz, ganz, ganz klassisches Schwarz-Weiß, sondern auch ein bisschen differenziertes Bild jetzt zur Schuldenbremse an sich, weil da hängen ja auch ein paar Randbedingungen davon ab, wie man die findet, nach meiner Meinung. Aber insgesamt tendieren wir im Augenblick doch eindeutig dahin, sie abzulehnen, weil sie politisch instrumentalisiert wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Gäste, die der Robert Arnold eingeladen hat, mit dem habe ich auch mehrfach gesprochen in den letzten Tagen, sind einmal einer der Sachverständigen. Das ist ein richtiger Hardliner, der da nachgerückt ist. Ich weiß jetzt nicht den Namen, aber das könnt ihr dann im Pad sehen. Und ein Vertreter vom Institut für Makroökonomie, also wo der Hahn der Chef ist, das ist praktisch das Institut, IMK heißt das. Das werden die zwei Experten sein. Also da kann man sich schon drauf einstellen. Der Sachverständige eindeutig dafür. Und der IMK, muss man mal abwarten, wie stark der da dagegen halten kann. Insofern ist es schon sehr, sehr lohnend, wenn wir dort mit Fachexpertise dort wären und schon vorher Fragen reingeben könnten, was die Moderatoren stellen müssen oder sollten. Und dann auch den Mut haben, gegebenenfalls, wenn es möglich ist, an Saalmikrofon zu gehen. Ich weiß ja nicht, wie man das dann kombinieren will. Bei einem Real-Life-Podiumsdiskussion wird das eigentlich schwierig möglich sein. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie man das abwickeln soll. Aber auf jeden Fall, Rudi hat recht, nächste Woche hier hat das nach meiner Meinung Vorrang und die Sitzung können wir vielleicht danach machen. Ich schreibe hier gerade noch was im Pad, die Referenten. Also es ist schon ein ganz wichtiger Prozess, wo die Piraten sich da vor sich haben und ja, ich würde schon sagen, dass das eine gewisse richtungsweisend sein wird für jetzt nicht diese Podiumsveranstaltung, die ist nur ein Schritt dahin natürlich, aber ein wichtiger. Fragen, Anmerkungen? Dann ja. Da die Sitzung, also diese Podiumsdiskussion nur 2 Stunden geht, also von 19 bis 21 Uhr können wir gerne danach die Sitzung machen. Ja, guter Vorschlag. Vor allem könnte man dann gleich darüber diskutieren, was man vorher gehört hat, dass wir einfach die Sitzung ausnahmsweise mal 1 Stunde nach hinten schieben. Meinung oder Stimme ich zu? Ja, ich mach's mal anders. Ich beantrage die Sitzung nächste Woche erst um 21 Uhr zu beginnen im Anschluss an die Podiumsdiskussion. Ich würde das dann auch über die Mailingliste dementsprechend verbreiten. Jemand was dagegen? Nein. Nö. Prima, super. Während ich das jetzt im Pad formuliere, Matthias, der nächste Punkt. Ja, ich habe jetzt nochmal ganz kurz an die ganze Gruppe einen Link reingegeben. Das ist von Patrick Peckrohl heute in der Mailingliste gepostet worden. Dort hat er einen Forumsausschnitt über, wie das mit den Staatsschulden, mit den Staatsanleihen läuft. Und das empfehle ich auch mal jedem, das zu lesen, wie die Leute da also im Nebel gestochert haben und zum Schluss der Letzte dann gesagt hat, ja, die AG Geldordnung, das war letztes Jahr im Dezember übrigens, 2012 schon, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Also wirklich sehr, sehr lesenswert, der ganze Chatverlauf da oder dieser Forumverlauf da von denen, die da beteiligt waren. Ich habe heute mit Dirk Elsner von Blicklock gesprochen, der darauf hingewiesen, ob er denn da sich auskennt und habe ihm das geschildert, dass das also so eine große Unsicherheit darüber besteht, wie das da wirklich funktioniert. Und dann kamen wir darauf, dass er da jemanden kennt, der lange bei der Finanzagentur gearbeitet hat. Und jetzt habe ich ihn darauf angestoßen, dass er mit ihm zusammen oder derjenige doch einen Gastbeitrag schreiben soll, der auf unserem Blog dann veröffentlicht werden kann. Wie geht es dann mit den Staatsanleihen? Ich denke, das könnte hochinteressant sein, dass wir uns damit dann auseinandersetzen. Also wenn der dort schon gearbeitet hat, habe ich angestoßen. Ich werde euch da laufend weiter dann darüber Bescheid sagen, wie sich das entwickelt. Und Stefan hat vorhin natürlich den Artikel von Wolfgang Münchheu, der ist nicht beim Süddeutschen, der ist bei Spohn, also bei Spiegel. Und er hat heute einen interessanten Artikel geschrieben, den ich hier auch reingepostet habe ins Pad, auch sehr lesenswert. Er hält Rot, Rot, Grün für die beste Lösung für Europa. Alles andere könnt ihr dort lesen. Er hat in den letzten 4 Wochen die europapolitischen Geld- und fiskalpolitischen Positionen der Bundestagsparteien analysiert. Nur diejenigen, also nicht von den Piraten, da gibt es ja auch nicht so viel, sage ich mal, und auch nicht von der AfD. Aber und das ist sehr interessant, welche Meinung er da hat. Das haben wir auch auf der Euvicon sehr breit diskutiert, auch auf den Panels zur FDP, nur am Rande die Bemerkungen, die machen ja eine Geld- und Fiskalpolitik aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die CDU, Anspielung auf dich, Rudi, mit deinem letzten populären Irrtum, die Sache mit der Wettbewerbsfähigkeit, genau das wirft er ihnen vor, dass die nur an der Wettbewerbsfähigkeit orientiert sind und ja, ist einfach lesenswert, diese Artikel da mal zusammen sich anzugucken, bekommt man auch ein bisschen Munition in der Argumentation über die anderen Parteien, was die denn so anstellen im Wahlkampf. Fischer? Kleinen Einwand vielleicht zu der Geschichte mit dem Blog. und dem Gastbeitrag von, was soll das, von einer von der Finanzagentur. Ich fände es cooler, wenn wir dem mit dem reden könnten und ich dem auch ein paar Fragen stellen könnte. Meinen Blog-Eintrag machen kann ich selbst. Mit dem reden und Informationen bekommen direkt wäre natürlich viel cooler. Vielleicht, dass man das Gespräch aufnimmt und für den Blog-Eintrag dann den Link zur Aufnahme mit reinstellt? Ja, das ist, ich meine, so ein Gespräch, man kommt da auf das Thema. Das hat mich heute Nachmittag, wie gesagt, beschäftigt wegen diesem Forumsbeitrag da, den der Patrick gemeldet hat. Dann habe ich mit dem einfach locker angesprochen zu sprechen und da gibt es eine Eigendynamik und auf einmal landet man bei dem und dann kommt erstmal dieser erste Gedanke. Diese Idee ist natürlich gut, Wischer. Die Frage ist, ja, kriege ich den jetzt gleich für sowas? Oder wird es erstmal doch nur ein Artikel sein, gell? Dann kann man vielleicht im zweiten Schritt das machen. Also keine Ahnung, wie ich jetzt da weiter vorgehen kann und so weiter. Das sind ja so viele Sachen parallel im Augenblick unterwegs. Auf jeden Fall hat Arne Kuster, der den diesjährigen Wirtschaftsbloggerpreis bekommen hat, zum Beispiel die Podiumsdiskussion, die wir mit den Journalisten geführt haben, angeguckt und angehört und war voll des Lobes dafür. Und als Ergebnis kann ich sagen, von der Veranstaltung, ich habe 6 oder 7 Twitter-Follower, alles Wirtschaftsblogger dazu bekommen in den letzten 3 Wochen. Also das wirkt, das wird auch wirken mit unserer Blogartikelserie und Rudi hat mich ja schon gebeten mehrfach, dass ich das bei den Nachdenkseiten platzieren soll. Ich habe es mir Jens Berger auch schon gesagt, dass die Serie losgegangen ist. Mal schauen, ob er den einen oder anderen Artikel dann sogar vielleicht auf die Nachdenkseiten übernimmt. Das bringt auf jeden Fall immer gleich einen enormen Schub an Zugriffen. Mein letzter Artikel hatte, also da habe ich jetzt fast 2000 Zugriffe bekommen, nur weil das einmal auf der Empfehlung an der Nachdenkseiten war. Also ich denke schon, dass wir da gute Chancen haben. Jo, alles positive Informationen, Nachrichten und so weiter. Hat noch jemand was zum Podcast? Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix. Krähennest bei Twitter. Krähennest. Mit bei allen Teilnehmern für wirklich eine sehr konstruktive Sitzung, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und hoffe, dass wir weiter so arbeiten werden und werde jetzt die Aufnahme beenden und freue mich drauf, wenn wir in der freien Rede noch über das eine oder andere Thema sprechen werden. Vielen Dank.